8:17 Uhr ist das Deutschlandradio Kultur hier in Studio 9. Und Donnerstag haben wir die neuen Filme, natürlich nicht alle, aber zwei hat Anke Lewicke, die jetzt im Studio ist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Zwei haben sie uns mitgebracht, zwei wollen wir besprechen. Und zwar Wild von Nicolette Krebitz und The Jungle Book von John Favreau. Widmen wir uns doch mal dem ersten, und zwar Wild. Und da hören wir doch mal rein. Wie schlau du bist. Guck mal, das ist ein Hühnerei. Kennst du doch bestimmt. Also ich esse Eier ohne Schale. Ich esse sie gerührt oder als Spiegelei. Das Mädchen und der Wolf oder der Wolf und das Mädchen, kann man ja sagen. Der Film ist von der Presse schon sehr gefeiert worden. In jeder Kritik ist zu lesen, dass es ein ganz besonderer Film ist. Was ist denn so besonders? Naja, für deutsche Verhältnisse ist erstmal die Schauspielerin Lilith Stangenberg von der Volksbühne so besonders, weil sie so ein ganz eigensinniger Typ ist. Sie hat sowas Sprödes und sie hat eine Stimme, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss. Und das Interessante an dem Film ist, sonst hat das deutsche Kino doch gerne so psychologische Einführungen. Warum ist wer warum? Und hier wird einem das so verweigert. Man weiß nicht, was so richtig mit ihr los ist. Man weiß, dass sie den Kontakt meidet zu den anderen Kollegen im Büro. Und das ist schon mal ganz interessant, weil dadurch interessiert man sich auf einmal für diese Figur, ohne dass man sich mit ihr identifizieren kann. Und es sind aber die Bilder, die so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen. Das sind so kalte Farben, das Büro, in dem sie arbeitet. Das sind so Schreibtischeinheiten und sie wohnt in so einer Hochhaussiedlung. Also da kommt schon so eine Enge und Monotonie. Tonie wird da ausgedrückt und dann eines Tages geht sie eben durch den Stadtwald auf dem Nachhauseweg, trifft dort einen Wolf und man spürt, irgendwas passiert mit dieser Frau. Aber man weiß nicht genau was. Und man glaubt ihr aber jetzt alles, was sie da so macht. Also sie fängt den Wolf, sie domestiziert diesen Wolf, das haben wir ja eben gehört, der kriegt dann auch ein bisschen Ei ab und gleichzeitig verwildert sie aber. Also sie wird wild, wie der Titel des Films schon sagt. Mhm. Wenn man den Film jetzt metaphorisch liest, was bedeutet dann der Wolf? Naja, den Wolf kann man natürlich sozusagen als Befreiung, das Fremde. Natürlich ist es auch die andere Sexualität. Es gibt dann auch explizite Fantasien, also nackte Haut und Fell. Und da geht der Film auch schon extrem weit. Und natürlich ist der Wolf auch eine Art Leittier, was diese junge Frau mitnimmt in ihre eigenen Abgründe. Aber diese Abgründe verschaffen ihr dann auch Freiräume. Also der Wolf ist auch so ein Befreiungssymbol. Und natürlich kann man auch über den Wolf so Zivilisationskritik mit reinnehmen. Da kommt das Animalische, Kapitalismuskritik. Was machen wir hier eigentlich alles? Aber ich würde den Film gar nicht so mit so einem Überbau und auch nicht dem Wolf so besetzen, sondern ich würde ihn tatsächlich mehr 1:1 nehmen und wirklich als ganz ungewöhnliche Liebesgeschichte, als Annäherung einer jungen Frau mit einem Wolf nehmen. Und so würde ich ihn einfach auch sehen. Dann hat er wirklich seine Eigenart und was sehr Faszinierendes. Haben Sie sich eigentlich auch gefragt, wie haben die den Wolf dazu gebracht, das zu tun? Naja, da war ein Hundetrainer, das kann man ja alles in den Interviews nachlesen und auch wie die Schauspielerin das gehandhabt hat. Aber das wirkt einfach alles schon ziemlich atemberaubend und echt. Also das ist auch schon eine unheimliche Toll, Leistung hinter den Kulissen. Widmen wir uns dem zweiten Fall. Der hat ja auch mit Tieren, sagen wir mal, nicht mit Wölfen zu tun. Wir können jetzt losheulen. Genau, wir können jetzt losheulen, das wollen wir lassen, denn wir gehen jetzt in den Dschungel. Dschungelbuch gibt es. Glaube ich, niemanden, der es irgendwie nicht gesehen hat. Und Mowgli, jetzt ganz neu, The Jungle Book von John Favreau. Ja, wo zeichnet der sich aus? 1967 ja zum ersten Mal verfilmt. Ein Disney-Klassiker. Ja, jetzt ist es natürlich die Technik. Ne? Nehmen wir den alten Baloo, das war ja so eine grau-braune Kugel, versuch die sich so, ich singe nicht weiter. Doch, gerne, die sich so rhythmisch durchs Bild geschoben hat. Und den hätten wir doch gerne alle so als Freund gehabt. Und um es mal so buchstäblich zu nehmen, ne, um mit ihm eine ruhige Kugel zu schieben. Und jetzt, der neue Baloo sieht natürlich wirklich lebensecht aus, ist unglaublich animiert. Also jedes Haar einzeln, wenn der Wind durchgeht, dann sieht man so richtig, wie sich das hell bewegt. Also das Ganze ist von Walt Disney jetzt eine unglaubliche Leistungsschau und ich kann jetzt auch noch die Schlange beschreiben, wie wunderbar die zischt oder King Louis und seine Artgenossen, die machen ein wirklich abgefahrenes großartiges, lebensechtes Affentheater. Aber trotzdem, so wirklich diese Filme aussehen, die Figuren aussehen, die bekommen nicht so eine Eigenart, die bleiben so seltsam blass, die werden keine Charaktere. Und es wirkt dann irgendwie auch so ein bisschen komisch, weil die so lebensecht aussehen, dann brummen die auf einmal wie Joachim Kroll, wie Balu. Das hat dann auch was Seltsames. Sind Sie da ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr niedlich ist? Das höre ich so raus gerade. Ach, das erwarte ich ja gar nicht. Und natürlich kann es auch sein, zeitgenössisch, ne? Man muss es jetzt anders interpretieren. Aber da ist dem Regisseur nun auch nichts eingefallen, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr düster zu machen. Das finde ich schade. Und eine Politisierung sehe ich nicht. 67 war ja auch so ein bisschen der freie Geist der damaligen Zeit drin, ne? Der Dschungel war ja auch ein schöner, anarchischer Ort, wo man nett leben konnte. Und Mowgli hat sich sozusagen das Tierverhalten so ein bisschen angeschaut, um dann im Dschungel zu überleben, um sich mit den Tieren anzufreuen, um eine gute Zeit zu haben. Heute studiert er auch das Verhalten, aber wie es das Schlussbild dann andeutet, um später vielleicht auch mal Regierungschef im Dschungel zu werden. Also das sind andere Hackordnungen, das Ganze ist martialischer und sicher nichts mehr für kleine Kinder. Dann noch lieber mit dem Wolf tanzen oder zumindest angucken. Vielen Dank, Anke Lewicke. Zwei Filme hat sie uns vorgestellt. Wild von Nicolette Krebitz und The Jungle Book von Jon Favreau. Beide ab heute in den deutschen Kinos. Lily and Madeleine, Hourglass.